Kann es einfach sein? Nach die Erde muss aber alles denken und Gerechtigkeit. Wer seine Person hören muss, hat vielleicht noch weiter. Braucht der beste Wort, hey, zu dem ist er zu klein. Wurzschaft zu sein, ja das geht schnell. Doch jetzt ist keine Schande. Wurzschaft zu sein, ist kein Problem. Es wäre hier zu landen. Yeah!